Kundgabe 2136. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.11.1941. Der Mensch vermag nichts ohne göttliche Gnade. Gefahr. Der Mangel an Kraft wird dem Menschen bewusst, so wie er gläubig ist. Denn dann erkennt er sich selbst als ein schwaches Geschöpf ohne die Gnade Gottes. Folglich braucht einem gläubigen Menschen die eigene Schwäche nicht besonders vorgehalten werden. Denn er wird selten sich selbst für fähig halten, aus eigener Kraft zu Gott gelangen zu können. Der gläubige Mensch sieht in Gott das erhabenste und vollkommenste Wesen und ist sich seiner Niedrigkeit und Schwäche bewusst. Er wird also stets die Kraft zu seinem Erdenlebenswandel, zum Aufstieg zur Höhe von Gott erbitten. Er wird Gott um Gnade bitten, weil er weiß, dass er ohne die göttliche Gnade nicht zur Höhe gelangen kann. Mangelt es jedoch dem Menschen an Glauben, so sieht er sich auch nicht als kraftloses Geschöpf an. Er ist vielmehr der festen Überzeugung, dass es an ihm allein liegt, das zu erreichen, was er sich vornimmt, sei es irdischer oder geistiger Erfolg. Zumeist strebt er nur irdischen Erfolg an, und geistiges Streben ist ihm unwichtig. Für ihn aber ist es geradezu eine Gefahr, so ein geistiger Erfolg nur mit einer Gnadenzuwendung begründet wird. Denn da er sich selbst als kraftvoll ansieht, hat er keine Bedenken, dass er unfähig wäre, sich nach Gottes Willen zu gestalten, und macht daher sein seelisches Reifen abhängig davon, ob Gott ihn erwählt, das heißt, ihm seine Gnade zuwendet, also ihn bestimmt hat zur Seligkeit. Und somit schaltet er seinen freien Willen aus, der ihn die Gnade erbitten lässt. Er hat keinen tiefen Glauben und kann und will daher diese Lehre nicht glauben, wenn ihm die Kraftlosigkeit vorgehalten wird. Andererseits aber wartet er auf die göttliche Gnade, die ihn ohne sein Zutun ergreift, so dies göttlicher Wille ist. Der rechte Glaube lässt den Menschen in der rechten Weise beten, voller Demut und Ergebung in den Willen Gottes. Jedoch immer ist es der eigene Wille, der ihn zum Beten veranlasst. Während der ungläubige Mensch nicht selbst tätig wird, sondern wartet auf das, was er erbeten, das heißt, anfordern soll von Gott. Und es kann diese Einstellung die Folge sein davon, dass dem Menschen gelehrt wird. Er vermag nichts ohne die göttliche Gnadenzuwendung, und er tut daher auch nichts, um dieser Gnade würdig zu werden. Die Lehre, dass der Mensch nichts vermag aus eigener Kraft, bestimmt ihn nicht zum Bitten um Zuwendung der Kraft, sondern sie bestimmt ihn zu untätigem Warten. Und es ist daher besser, ihm nur die Schwäche des Willens vorzuhalten, auf das er bemüht ist, diese Schwäche zu beheben, und nun im Gebet um Stärkung des Willens ringt. Denn die Kraft kann ihm von Gott zugewendet werden, der Wille aber kann nicht zwangsweise zum Tätigwerden angeregt werden. Er muss aus eigenem Antrieb Gott anstreben. Dann geht ihm auch die göttliche Gnade zu und er erkennt seine Schwäche der ewigen Gottheit gegenüber. Amen.